Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 11, Vers 1 bis 2. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Gott segne dieses Wort. Von Jesus. In diesem Bibeltext hier aus dem Alten Testament lernen wir mehr von Jesus, genau gesagt über Jesus. Und wenn es hier heißt, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, dann ist Isais ein anderer Weg zu sagen, ein anderer Name für Isais ist Jesse, ja, im Englischen Jesse. Und das ist der Vater von König David, ja, David. Und worauf es hier ankommt, ist eben zu verstehen, dass eben Jesaja hier Gott durch den Propheten Jesaja von Jesus spricht, ja. Der neue Trieb aus den Wurzeln wird Frucht tragen, ist die Prophezeiung unseres Herrn Jesus Christus. Und wir sehen hier auch, lernen hier auch mehr über den Heiligen Geist, wie der Geist der Weisheit, des Verstandes, Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis mit der Furcht des Herrn hier beschrieben ist. Ja, und all dies sind Charakteristiken des Heiligen Geistes, die wir auch in unserem Herrn Jesus Christus sehen. Und geht dazu nochmal rein ins Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Ja, das ist die Taufe von Jesus. Ja, Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Und da lest mal selber durch, wie da der Heilige Geist dargestellt wird. Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist gezeugt worden, mit der Jungfrau Maria. Und der Heilige Geist ist eben auch, das ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte, das wird auch nie wieder so sein. Und Jesus Christus ist eben durch den Heiligen Geist eben auch wieder auferstanden. Ja, nachdem er gekreuzigt wurde, gestorben ist am Kreuz und für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist, auch wieder durch den Heiligen Geist. Und wir haben viele, viele Prophezeiungen auch von Jesus aus dem Alten Testament, die erfüllt sind, in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dies ist eines von vielen. Lest mal weiter im Jesaja Kapitel 11. Lest mal weiter bis zum Vers 5, Kapitel 11, 1 bis 5. Und schaut mal, da lernen wir viel, viel mehr über unseren Herrn Jesus Christus und wie Gottes Prophezeiung sich denn offenbart hat in und durch die Geburt und das Leben und Wirken unseres Herrn Jesus Christus. Und ja, es gibt, wie gesagt, so viele andere Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die in Christus erfüllt sind. Der jüngste Tag, seine zweite Rückkehr ist noch nicht erfüllt, aber die Bibel sagt uns, dass das noch aussteht. Aber vieles mehr, viele andere Prophezeiungen sind in und durch Jesus Christus erfüllt worden. Wie viele das sind, das wissen wir nicht genau. Mehrere hunderte zumindest. Und das ist schon erstaunlich, ja. Und ja, geht mal rein, lest mal hier mehr vom Propheten Jesaja. Das ist, spricht hier vom Reich Christus, welches denn kommt am jüngsten Tag. Und ja, wir lernen viel mehr über unseren Herrn Jesus, wer er ist und warum er gekommen ist. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus dem Buch Jesaja, aus dem Alten Testament. Und hilf uns zu verstehen, dass alle diese Prophezeiungen in und durch dich erfüllt sind. Es stehen zwar noch einige aus, es steht noch der jüngste Tag, deine zweite Wiederkehr steht noch aus. Wann das ist, wissen wir nicht. Die Bibel sagt uns das nicht. Und das ist auch nicht für uns, das zu bestimmen. Und wir danken dir für dein Wort. Und es macht uns Mut. Und dass du mit uns bist als Reuegesünder. Und wir danken dir und beten dies in deinem gerechten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.